Dankeschön. So, ich hoffe jetzt... Dank an alle Arbeitslosen. Dass ihr alle wisst, was ihr am Montag zu machen habt. Lange zu schlafen, ja. Jetzt kommt ein Song wieder in Reggae. Eigentlich war der gemünzt für ein Preisausschreiben für eine Deo-Firma. Da haben wir aber leider schlecht abgeschnitten. Weil es versagt hat. Ja, weil es versagt hat.